Guten Tag. Tag. Zu wem möchten Sie? Der kleine Käfig gefällt mir. Was für ein Käfig? Der da draußen. Hinten am Haus. Das ist der Privatlift von Mr. Smedler. Er führt direkt in sein Büro. Ob er mich mal damit fahren lässt? Höchstens, wenn Sie seine Klientin wären. Sie wissen doch sicher, dass Sie hier in einer Anwaltskanzlei sind. Ich falle ihn lästig nicht. Hilton sagt immer, ich soll anderen Leuten nicht lästig fallen. Aber was soll ich machen, wenn ich nicht weiß, womit ich ihn lästig falle? Möchten Sie vielleicht einen Termin bei einem unserer Anwälte? Schau mich hier nur ein bisschen um. Ach, Miss Nelson, ob Sie mal einen Moment Zeit hätten? Ja. War das ein Anwalt? Mit dem will ich sprechen, der sieht nett aus. Ich werde Mr. Aragorn fragen, ob er Zeit für Sie hat. Haben Sie die Kleine gesehen, die bei mir draußen sitzt? Das Schulmädchen? Komisches Ding. Sie möchte zu Ihnen, weil Sie so nett aussehen. Begreifen Sie das? Und ob? Lassen Sie sie rein. Bitte sehr, Miss. Mr. Aragorn erwartet Sie. Tag. Guten Tag. Ich war noch nie bei einem Anwalt. Sie sehen so nett aus, deshalb habe ich Sie aufgesucht. Sicher ein ebenso stichhaltiger Grund wie jeder andere. Und wofür brauchen Sie einen Anwalt, Miss? Ich heiße Cleo Jasper. Ich möchte wissen, was für Rechte ich habe. Ich habe einen neuen Freund, der sagt, ich habe Rechte. Wer sagt denn, dass Sie keine haben, Cleo? Oh, so direkt keiner. Aber ich kann nie tun, was ich möchte. Zum Beispiel? Naja, enge Jeans anhaben oder wählen. Ich will ja nicht unbedingt wählen, weil von Präsidenten und sowas verstehe ich ja doch nichts. Aber ich habe nicht mal gewusst, dass ich könnte. Wie alt sind Sie, Cleo? 22. 22? Mein neuer Freund sagt, ich hätte schon vor 4 Jahren wählen können, aber keiner hat es mir gesagt. Wurde das Thema denn nie in der Schule bei Ihnen behandelt? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe manchmal so verschwommene Momente. Und Hilton sagt, wählen dürfen nur zurechnungsfähige Leute, die keine verschwommenen Momente haben. Wer ist Hilton? Mein Bruder. Bei ihm und Glenda wohne ich, weil meine Mutter nämlich gestorben ist. Sie war zu alt für ein Baby, schon 48. Aber dann hat sie doch noch eins gekriegt, und das bin ich. Hilton war schon erwachsen und verheiratet, als ich kam. Aber bei Hilton und Glenda wohne ich erst, seitdem ich 8 bin. Davor war ich bei meiner Großmutter. Die war sehr nett, aber die ist auch gestorben. Hilton sagt, die Sorgen um mich haben sie verschlissen. Sie hat mir viel Geld vermacht, 1 Million, aber das kann ich nie ausgeben. Warum nicht? Weil ich außergewöhnlich bin. Aha. Erstaunen Sie was? Jeder Mensch ist auf die ein oder andere Art außergewöhnlich. Sie haben mich richtig verstanden. Ich bin, also, mein neuer Freund, der hat so viele ulkige Ausdrücke dafür. Ich hätte ein paar Murmeln zu wenig in der Dose oder bloß ein Ruder im Wasser. Naja, klingt jedenfalls besser, als wenn man so direkt sagt, dass ich zurückgeblieben bin. Finden Sie nicht auch? Können Sie lesen und schreiben, Cleo? Ein bisschen. Nicht viel. Und Ihr neuer Freund? Kann er lesen und schreiben? Und wie? Der ist doch... Er hat gesagt, ich soll mit keinem über ihn reden. Tja, und warum nicht? Das würde doch alles kaputt machen. Er ist mein einziger Freund. Außer Tobi, unserem Gärtner, und Barry, seinem Hund. Barry ist ein Schäferhund. Mögen Sie Schäferhunde? Ja. Aber um auf das Wählen zurückzukommen, dafür ist nur erforderlich, dass Sie amerikanische Staatsbürgerin sind und über 18, nicht unter Polizeiaufsicht stehen und in keiner psychiatrischen Anstalt untergebracht sind. Und meine anderen Rechte? Welche meinen Sie? Also, wenn ich einfach mal in einen Bus steigen und wegfahren möchte. Irgendwohin, nach Chicago oder so. Dürfte ich das? Naja, es wäre sicher nicht verkehrt, darüber erst einmal mit Ihrem Bruder und seiner Frau zu sprechen. Die würden mich nie lassen. Ich war noch nie irgendwo. Außer letzte Ostern. Ich und noch ein paar von Holbrook Hall haben da eine Kreuzfahrt gemacht. Auf der Yacht von Danny Whitfields Vater. Das war toll. Ach, in Holbrook Hall gehen Sie zur Schule. Wie lange schon? Ich weiß nicht. Ein Jahr oder so. Früher hatte ich eine Gouvernante. Und Glenda hat mir auch eine Menge beigebracht. Sie war nämlich Lehrerin. Ted geht aufs College, das ist ihr Sohn. Der trinkt und raucht Hasch und, naja, lauter solche Sachen. Stellen Sie sich vor, Ted ist mein Neffe und dabei bin ich bloß ein Jahr älter als er. Können Sie über irgendwelches Geld verfügen, Cleo? Ich habe ein Sparbuch und eine Kundenkreditkarte fürs Kaufhaus Drawford. Aber wenn ich was damit mache, was Hilton nicht recht ist, dann lässt er sie bestimmt sperren. Sagt jedenfalls mein neuer Freund. Ihr neuer Freund scheint über Ihre Angelegenheiten ja bestens informiert zu sein. Klar, er sagt mir eine ganze Menge. Und vieles davon verstehe ich nicht. Wenn er zum Beispiel sagt, dass wir alle in einem Käfig sitzen, aus dem wir ausbrechen müssten. Können Sie ihn nicht einfach fragen? Ich soll doch versuchen, alles selber rauszukriegen. Er sagt, ich bin nicht so dumm, wie ich mich anstelle. Hat Ihr neuer Freund Sie schon mal gefragt, ob Sie ihm Geld leihen könnten? Nein, er hasst Geld. Er sagt, Geld ist schlecht. Er hat's bloß anders ausgedrückt. Denn Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Genau. Kennen Sie meinen Freund? Nein, nein. Wir lesen nur offenbar die gleichen Bücher. Der Satz ist aus der Bibel. Sowas steht wirklich in der Bibel? Über Geld? Komisch. Hilton ist sehr christlich, aber er arbeitet die ganze Zeit, um noch mehr Geld zu verdienen. Das tun die meisten Leute. Hilton zitiert oft aus der Bibel. Ted sagt, das ist alles große Scheiße. Ted kennt mehr schlimme Wörter als jeder andere auf der ganzen Welt. Außer Donny Whitfield in der Schule. Donny, der kann so schmutzig reden, dass ihn fast keiner versteht. Und dick ist der. Wenn wir unseren freien Nachmittag haben und jeder $5 kriegt, kauft der sich von dem ganzen Geld Eis und Schokolade. Was hat Sie eigentlich gerade in diese Kanzlei geführt, Cleo? Ich komme jeden Tag auf dem Weg zur Schule hier vorbei. Und da habe ich den kleinen Käfig rauf und runter fahren sehen und wäre so gerne mal mitgefahren und ich hab gedacht, wenn ich herkomme, darf ich vielleicht mit dem kleinen Käfig fahren. Das geht heute leider nicht, Cleo. Vielleicht ein andermal. Aus. Vielleicht wird nie was. Jedenfalls nicht, wenn's was Schönes ist. Aus diesem doch. Ja. Dann gehe ich jetzt besser. Ich bezahle gleich. Hoffentlich reicht es. Ich habe nämlich ein Taxi genommen. Sagen wir mal, Sie zahlen $1, Cleo. Es ist ja Ihr erster Besuch und viel habe ich nicht für Sie tun können. Sie haben es jedenfalls versucht. Und Sie sehen nett aus. Nimm bitte die Ellbogen vom Tisch, Cleo. Und iss deine Suppe wie ein wohlerzogenes Mädchen. Kann ich nicht, Hilton. Da sind so komische Sachen drin. Muschelschalen, Knochen. Die gehören in eine Bouillabaisse. Nicht mal Barry kriegt Knochen. Toby sagt, die können ihm Löcher in die Därme machen. Ich finde dieses Thema für ein Tischgespräch nicht sehr geeignet. Nun, iss schön deine Suppe, Cleo. Wer nichts verkommen lässt, leidet niemals Not. Lass dich so bestehen, wenn du sie nicht magst. Erzähl uns lieber, was du heute Nachmittag gemacht hast. Ich war im Museum. Den ganzen Nachmittag? Ich habe ja auch Unmengen Bilder gesehen. Bist du auch Leuten begegnet? Da waren Unmengen Leute. Ich meine, hast du mit jemandem gesprochen? Nur einmal. Mit einem Mann oder einer Frau? Mit einem Mann. Cleo, Liebes, worüber hast du dich mit dem Mann unterhalten? Ich habe ihn nach der Damentoilette gefragt und er hat mir gesagt, wo sie ist. Und dann hat er noch schönen Tag gesagt und ich auch. Ich dachte, das Museum sei montags geschlossen. Du weißt natürlich, wie wichtig es ist, dass du uns die Wahrheit sagst. Nicht wahr, Cleo? Ich war im Museum und da waren Unmengen Bilder und ich habe Unmengen Leute gesehen. Ich habe dich sehr, sehr gern, Cleo. Aber ich habe die Verantwortung für dich und ich muss wissen, wohin du gehst und was für Umgang du hast. Jetzt lass das Mädchen in Frieden, Hilton. Sie hat doch offensichtlich wieder mal Mattscheibe. Da können wir nicht erwarten, dass sie sich wie ein normaler Mensch benimmt. Ich bin eben außergewöhnlich. Sicher bist du das, meine Liebe. Übrigens, Ted hat angerufen. Er kommt heute Abend nach Hause, Collegeferien. Ich hoffe, er hat diesmal eine etwas manierlichere Frisur. Unser Herr Sohn. Mir gefallen Teds Haare. Und überhaupt, ich möchte mal ganz enge Jeans anhaben. Und Schuhe mit hohen Absätzen. Warum muss ich immer diese doofen Faltenröcke und Kniestrümpfe anziehen? Weil das besser zu dir passt, Cleo. Wieso passt das besser zu mir? Warum kann ich... Streit bitte nicht mit mir, Cleo. Ich werde es jedem sagen. Jedem. Ich habe nämlich Rechte. Wie bitte? Was hast du? Rechte. Wer ist da? Cleo. Lass mich rein. Hallo, Ted. Hey, zieh dir erstmal was über. Von wem hast du denn diesen durchsichtigen Fummel? Wenn der Alte dich so sieht, trifft ihn der Schlag. Ich dachte, er gefällt dir. Du rauchst schon wieder dieses komische Zeug, nicht? Und? Was geht dich das an? Lass mich mal ziehen. Donny Whitfield sagt, da wird einem ganz scharf. Ich möchte, dass mir mal scharf wird. Naja, bei dir braucht man wenigstens keine Angst zu haben, dass es deinem Hirn schadet hier. Mir wird nicht scharf. Du musst inhalieren und den Rauch in der Lunge behalten. Ja, gut. Bart sieht furchtbar aus, Ted. Danke. Darf ich ihn mal anfassen? Wenn du es nötig hast, bitte. Oh, ist der weich. Wie ein Häschen. Das bin ich auch. Das Playboy-Häschen des Jahres. Und jetzt schwing deinen Arsch gefälligst wieder in dein eigenes Zimmer zurück und lass mich in Ruhe, ja? Wie du wieder schmutzig redest, Ted. Lass mich noch mal ziehen. Nur wenn du versprichst, dass du danach verschwindest. Versprochen. Ich glaube, jetzt wird mir langsam scharf. Aber ich weiß es nicht genau. Mir war nämlich noch nie scharf. Du hast versprochen, danach haust du ab. Ach, gleich. Ich muss dich noch was fragen. Was denn? Meinst du, ich würde gut aussehen? In... ganz engen Jeans. Wie soll ich das wissen? Ich kann dir ja mal meine Figur zeigen. Hey, hey, bist du verrückt? Komm, zieh das Nachthemd wieder an. Warum machst du die Augen zu, Ted? Du hast mich ja nicht mal richtig angeguckt. Ich hab genug gesehen. Also? Was meinst du? Was soll ich wozu meinen? Du musst manchmal genauso verschwommene Momente haben wie ich. Du hast überhaupt nicht aufgepasst. Ted? Hast du gerade einen verschwommenen Moment? Ja, vermutlich. Mir gefällt so gut bei dir. Richtig gemütlich. Gefällt's dir auch? Cleo, hör mal, ist besser, wenn du jetzt... Jetzt habe ich vergessen, was ich dich gefragt habe. Dabei war es furchtbar wichtig. Jetzt weiß ich's wieder. Meinst du, ich sollte mal ganz enge Jeans tragen? Jetzt nicht. Der ist richtig scharf. Nicht, Ted? Leg dich hin. Und wenn ich nicht mag? Du magst. Musst du dich die ganze Zeit im Bett herumwerfen, Hilton? Nimm ein Valium. Ich hol mir lieber ein Glas Milch. Hast du Teds Wagen schon gehört? Er liegt bestimmt längst im Bett. Zieh dich sofort an, Ted, und mach, dass du aus dem Haus kommst. Das ist vielleicht ein Empfang zu Hause. Und du, Cleo, zieh deinen Morgenmantel über. Ich hab keinen. Nur das rosa Nachthemd, das mir Glenda zum Geburtstag geschenkt hat. Hier, nimm einen. Bist du böse auf mich, Hilton? Er ist böse auf mich. Ich bin der Schurke. Du bist ein Dreckskerl. Verlass auf der Stelle das Haus. Herrgott, nochmal. Diese verrückte Gans kommt hier halbnackt rein und wirft sich mir an den Hals. Gar nicht wahr. Mach, dass du rauskommst und betritt dieses Haus nicht mehr. Ist ja gut, ist ja gut. Leo, geh in dein Zimmer, bitte. Du bist böse auf mich, Hilton. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst. Und ich bin nicht nackt hier reingekommen. Ich habe mein Nachthemd nur ausgezogen, um Ted meine Figur zu zeigen, damit er sagt, wie er sie findet. Das Urteil scheint günstig ausgefallen zu sein. Komm, wir gehen jetzt in dein Zimmer. Hör auf zu schaukeln. Cleo, bitte. Du bist doch böse auf mich. Nur enttäuscht. Muss Ted jetzt fort? Ja. Für immer und ewig? Er wird nicht mehr in diesem Haus wohnen. Tut dir wenigstens leid, was du getan hast? Wahrscheinlich. Wenn du unbedingt willst. Ich hab dich lieb, Cleo. Das weißt du doch, ja? Klar. Du sagst es mir ja dauernd. Liebst du mich auch? Klar. Nein, du liebst mich nicht. Du liebst niemanden und nichts. Oh doch. Barry und Eiscremetörtchen und Fernsehen und Blumen und Erdbeeren. Und wo komme ich auf dieser Liste? Irgendwo zwischen Eiscremetörtchen und Erdbeeren? Antworte mir, Cleo. Am liebsten hab Ferry. Er hört mir immer zu, als wäre ich ein ganz richtiger Mensch. Hör auf zu schaukeln! Du bist ein richtiger Mensch, Cleo. Nicht wie die anderen. Du hast gesagt, ich liebe nichts und niemand. Richtige Menschen lieben etwas. So habe ich das nicht gemeint. Verzeih mir. Leo, du darfst dich nie von einem anderen Mann berühren lassen. Versprichst du mir das? Nie. Wenn du willst. Du riechst gut, Hilton. Noch besser als Ted. Da ist ein Mr. Hilton Jasper für Sie, Mr. Aragorn. Ob der was mit dem komischen Mädchen vom Montag zu tun hat? Wenn Sie ihn reinschicken müssen, Nelson, werden wir es erfahren. Hier rein in diesen Schweinestall? Der Mann sieht wichtig aus. Wichtig mit G wie Geld. Und tut mir leid, ich habe kein besseres Büro. Vielleicht mag er Unordnung. Bitte, Mr. Jasper. Danke. Guten Tag, Mr. Jasper. Mein Name ist Tom Aragon. Bitte nehmen Sie Platz. Bis vor einer Stunde wusste ich nicht einmal, dass es Sie gibt, Mr. Aragon. Und jetzt sieht es so aus, als ob Sie für mich sehr wichtig werden könnten. Inwiefern? Meine jüngere Schwester Cleo ist seit gestern Morgen verschwunden. Ich habe Grund zu der Annahme, dass sie am Tag davor hier bei Ihnen gewesen ist. Ja, sie war am Montagnachmittag bei mir. Warum? Naja, ich weiß schon. Schweigepflicht eines Anwalts. Aber ich kann meine Schwester beim besten Willen nicht als normale Klientin betrachten. Schon die Vorstellung, dass sie eine Anwaltskanzlei aufgesucht hat. Es sei denn, sie war an Ihnen persönlich interessiert, Mr. Aragon. Nein, ich habe Ihre Schwester am Montag zum ersten und zum letzten Mal gesehen, Mr. Jasper. Ihr Besuch hat etwa eine Viertelstunde gedauert. Wie ist sie überhaupt hierher gekommen? Wie sind Sie hierher gekommen, Mr. Jasper? Ein Privatdetektiv hat in meinem Auftrag alle Schritte von Cleo am Tag vor ihrem Verschwinden rekonstruiert. Er hat festgestellt, dass sie während der Mittagspause mit einem Taxi von der Schule weggefahren ist. Hierher. In diese Kanzlei. Waren Sie schon bei der Polizei? Ja, dort war man höflich, aber vollkommen desinteressiert. Glauben Sie denn, dass Cleo weggelaufen ist, Mr. Jasper? Sie hat ihre ganzen Ersparnisse von der Bank abgehoben, so um die 1000 Dollar. Cleo ist so unschuldig. So verletzlich. Möchten Sie was trinken, Mr. Jasper? Ja, gern. Ich weiß nicht so ganz genau, was Sie von mir erwarten. Hilfe, Mr. Aragon. Ich muss Cleo nach Hause zurückholen, wo sie sicher ist und geborgen, aber dafür muss ich sie erst finden. Sie sagten doch, Sie haben einen Detektiv beauftragt. Ich habe ihm den Auftrag bereits wieder entzogen. Ich möchte, dass Sie für mich arbeiten, Mr. Aragon. Ich habe Erkundigungen über Sie einholen lassen. Sie haben schon öfter nach Vermissten gesucht. Und Sie haben einen großen Vorteil. Sie kennen Cleo. Man lernt einen Menschen nicht in einer Viertelstunde kennen. Aber vielleicht hat sie Ihnen das eine oder andere erzählt. Das meiste von dem, was sie mir gesagt hat, waren Zitate von Ihnen. Ihre Meinung scheint für Cleo sehr wichtig zu sein. Das dachte ich auch. Bis gestern. Ich brauche Ihre Hilfe, Aragon. Ich zahle jede Summe. Die Entscheidung liegt nicht bei mir, Mr. Jasper. Ich arbeite in einer Kanzlei und tue, was mir Mr. Smedler, der Chef der Kanzlei, aufträgt. Mit Smedler komme ich schon klar. Sind Sie an dem Auftrag interessiert? Nur wenn Ihnen klar ist, dass man das Mädchen nicht zur Rückkehr zwingen kann. Sie ist doch nicht zurechnungsfähig. Darüber müssen die Richter befinden. Was könnte Cleo zum Weggehen veranlasst haben, Mr. Jasper? Gab es Streit? Nein. Vielleicht sollte ich mich mal mit Ihrer Frau unterhalten. Lieber nicht. Sie regt sich sehr leicht auf. Cleo hat mir gegenüber ihren Sohn Ted erwähnt. Vielleicht weiß er etwas. Ausgeschlossen, er ist im College. Wo? Glauben Sie mir, es wäre Zeitverschwendung, Ted zu fragen. Es geht auch gar nicht um die Frage, warum sie weggelaufen ist, sondern wohin. Meist hängt das eine mit dem anderen zusammen. Sie müssen sie finden. Sie müssen sie nur finden. Hat Cleo irgendetwas mitgenommen? Kleidung, einen Koffer? Nein, nichts. Nur einen Hund. Sie hat Barry, den Hund von unserem Gärtner, mitgenommen. Dem alten Mann bricht es fast das Herz. Er hat eine Suchanzeige in der Zeitung aufgegeben und 50 Dollar Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Die Anzeige ist heute erschienen. Bisher hat sich noch niemand gemeldet. Erinnern Sie sich an die drei jungen Anhalterinnen, die letztes Jahr hier in der Gegend ermordet wurden? Ja. Ich auch. Solche Sorgen bringen nichts, Mr. Jasper. Ja, können Sie mir etwas Konkretes raten? Verfolgen Sie die Sache mit dem Hund weiter. Erhöhen Sie die Belohnung auf $500. Ich kann mehr zahlen, jede Summe. Versuchen Sie es erstmal damit. Ich muss jetzt gehen, ich habe noch einen wichtigen Termin. Werden Sie mir helfen, Cleo zu finden, Aragorn? Dazu brauche ich eine Anweisung von oben. Die bekommen Sie. Das ist eine schlimme Situation für uns, Mr. Aragorn. Eine Schule wie diese hier hat unter Skandalen immer ganz besonders zu leiden. Wir sind von Zuschüssen und Spenden abhängig. Mr. Jasper ist bisher immer sehr großzügig gewesen. Und dann geht es natürlich um Cleo selbst. An sie muss man auch denken. Ja, auch. Ich muss sagen, Cleo erstaunt mich. Ich hätte ihr das nicht zugetraut. Sie war immer ein sehr schüchternes Mädchen. Verzärtelt, ausgesprochen overprotected durch ihren Bruder und seine Frau. Dieser aktive Schritt, fortzulaufen und so lange fortzubleiben, ist bei ihr völlig überraschend. Auf so etwas war ich in keiner Weise vorbereitet. In so gut wie keiner Weise. Heißt so gut wie, dass sich die Möglichkeit doch irgendwie angedeutet hat? Auf der letzten Konferenz fiel Cleos Name. Einer der Lehrer berichtete, sie entwickle anscheinend mehr Selbstvertrauen, werde manchmal sogar ein wenig aufdringlich. Er sah darin einen Fortschritt. Und die anderen Lehrer schlossen sich dieser Meinung an. Welcher Lehrer hat diese Bemerkung über Cleo gemacht? Roger Leonard. Hatte er ein besonderes Interesse an Cleo? Nein. Wir stellen als Lehrer für die Mädchen nur Männer ein, die an Frauen kein Interesse haben. Und umgekehrt für die Jungen. Dadurch bleiben Romanzen zwischen Lehrern und Schülern auf ein Minimum begrenzt. Einige Eltern wollen ja um keinen Preis wahrhaben, dass diese behinderten jungen Menschen die gleichen sexuellen Bedürfnisse haben wie andere auch. Es besteht also keine Möglichkeit, dass Cleo eine romantische Beziehung zu Mr. Leonard hatte? Nein. Er ist so schwul, wie man nur sein kann. Hey, Sie! Ja? Wollen Sie einen Maischip? Nein, danke. Schon was von Cleo gehört? Von Cleo? Wieso? Das tun Sie doch nicht so. Dass wir Windpocken hatten, ist doch der letzte Heuler. Die halten uns hier für komplette Idioten. Wollen Sie meine Meinung hören? Oh ja, bitte. Gekidnappt worden ist sie. Die Kidnapper haben nur noch kein Lösegeld verlangt, weil sie den alten Jasper erstmal richtig weich kochen wollen. Je weicher, desto eher ist er bereit, ein Bündel Scheine springen zu lassen, um sie rauszukriegen. Denken Sie mal drüber nach, Mister. Sie sind Donny Whitfield, nicht? Woher wissen Sie das? Cleo hat von Ihnen gesprochen. So? Was hat sie denn gesagt? Dass sie auf mich steht? Sie hat mir von dem Ausflug auf der Yacht ihres Vaters vorgeschwärmt. Ach so, das. Stark. Der Alte spielt gar nicht den Captain. Scheiße. Leer. Fahren Sie in die Stadt? Ich weiß, wo man prima Shit kriegt. Vielen Dank. Kein Bedarf. Ach was, Mann. Fahren wir. Bis zum Tor verstecke ich mich im Kofferraum und dann komme ich nach vorne zu Ihnen. Glaube ich nicht, Donny. Der Kofferraum ist abgeschlossen und ich habe den Schlüssel. Schon wieder so ein Windpockenmärchen. Sie wollen mich bloß nicht mitnehmen, stimmt's? Genau. Scheiß Kerl. Wetten, mein Alter würde nicht mal einen Zehner locker machen, wenn ich entführt würde. Der sperrt mich doch bloß hier in diesen Mülleimer, damit ich ihm bei seinen Weibern nicht in die Quere komme. Naja, haben Sie ein Kaugummi? Bedauere, nein. Dass ich Sie schon so früh hier herausbitten musste, Mr. Aragorn. Aber mein Mann ist vom Gouverneur nach Sacramento gerufen worden. Hat sich denn etwas Neues ergeben, Mrs. Jasper? Ja, eine Frau hat angerufen, auf die Suchanzeige hin. Sie will um 9 hier sein. Sie ist Hausmeisterin und sagte mir, einer der Mieter habe einen Hund mitgebracht, obwohl in dem Haus keine Tiere erlaubt sind. Ihrer Beschreibung nach ist es zweifellos Barry. Ich möchte, dass Sie mit der Frau sprechen, Mr. Aragon. Eine Tasse Kaffee? Oh ja, gern, danke. Vielen Dank. Ja. Wahrscheinlich wollen Sie mir ein paar Fragen über Cleo stellen. Ja. Ich wollte Cleo nicht haben. Aber es war sonst keiner da, der sie hätte zu sich nehmen können. Sie war 8 Jahre damals. Ein Jahr älter als mein Sohn Ted. Schon völlig festgefahren in ihrer Art und von einer halb verrückten Großmutter total verdorben. Am Anfang konnte Hilton kaum ihren Anblick ertragen, weil er sie für den Tod seiner Mutter verantwortlich machte. Ja, desto größer waren später dann seine Gewissensbisse. Er hat ihr alles, alles gegeben, was er hatte. Und leider auch alles, was ich hatte. Ted wurde in ein Internat gesteckt, damit ich mehr Zeit für Cleo hatte. Verstehen Sie? Hilton war auf einem Gewissenstrip und ich war sein Passagier. 14 Jahre lang. Weiß der Himmel, wie oft ich gedacht habe, wenn nur endlich Schluss wäre. Vielleicht ist es jetzt soweit. Was hatte Cleo eigentlich an, als sie von hier wegging, Mrs. Jasper? Was sie für gewöhnlich in der Schule trägt. Dunkelblauer Faltenrock, weiße Bluse, Kniestrümpfe und schwarze Schnürstiefel. Sie hat sie sich immer selber ausgesucht. Sachen für kleine Mädchen. Das heißt, bis vor kurzem. Was war da? Plötzlich wollte sie hautenge Jeans haben und Schuhe mit hohen Absätzen. Lag uns unentwegt damit in den Ohren. Ich glaube, Hiltons kleine Schwester hatte beschlossen, endlich eine Frau zu werden. Oh, sehen Sie sein. Barry! Barry, komm her! Ich hoffe, es ist Ihr Hund. Mitnehmen werde ich den Köter nämlich bestimmt nicht mehr. Der ist da die reinste Plage. Ich bin Mrs. Jasper. Es ist unser Hund. Na Gott sei Dank. Was der für eine Kraft hat, können Sie sich gar nicht vorstellen. Das hier ist Mr. Aragon, unser Anwalt. Guten Tag. Ein Rechtsanwalt? Na, wenn das nicht was fürs Poesiealbum ist, ein Anwalt für einen entlaufenden Hund. Aber wenn Sie hier Prozente kassieren wollen, Mister, von meinem Anteil an der Belohnung kriegen Sie nichts. Keine Sorge, Sie bekommen die 500 Dollar ohne Abzug. Nee, ich doch nicht. Ich krieg nur 50 fürs Bringen. Was recht ist, muss recht bleiben. Ich habe den Hund nicht gefunden und auch die Anzeige nicht gelesen. Das war mein Mieter, Timothy North. Aber der hat keine Zeit. Mhm. Wissen Sie denn, wo und wie Mr. North den Hund gefunden hat? Hat er gar nicht. Ein Mann hat ihm den gegeben. Der ist in die Bar reingekommen, wo Mr. North arbeitet und hat den Hund bei sich gehabt. Wie heißt die Bar? Weiß ich nicht. Und wahrscheinlich ist das eine von diesen speziellen. Sie verstehen schon, was ich meine. Mr. North ist ein netter junger Mann, aber er ist, eben andersrum. Eine Homobar. Ja, sowas. Tja, also, Ihren Hund haben Sie jedenfalls wieder. Und ich nehme, wenn Sie nichts dagegen haben, die 500 Dollar und mache mich auf die Sorgen. Was gibt's denn, Donny? Hören Sie, Mann. Ich muss unbedingt raus aus diesem Stall. Die Holbrook hat mich auf Diät gesetzt. Nur Salat und Magerquark. Das reinste Kaninchenfutter. Sogar den Schokoautomaten hat sie zugesperrt. Das ist ein Tiefschlag, was? Sie haben nicht zufällig eine Tafel Schokolade bei sich? Nein. Ein paar Kekse? Nein. Scheißkerl. Das haben Sie gestern schon gesagt. Gilt trotzdem noch. Sag mal, Donny, Sie sind hier in Holbrook Hall doch gar nicht direkt ein Gefangener, oder? Haben Sie eine Ahnung, was passiert, wenn ich abhaue? Die rufen doch sofort die Bullen. Warum? Weil ich auf Bewährung bin, Mann. Wenn ich hier bleibe, komme ich ums Kettchen rum. Ich gehöre nämlich nicht zu den Bekloppten, die hier rumlaufen. Was haben Sie eigentlich ausgefressen, Donny? Ach, das lange her. Jedenfalls hat's mein Alter gedeichselt. Das ist überhaupt ein großer Deichsler, mein lieber guter Alter. Besonders, wenn er dadurch ungestört mit seinen Miezen rummachen kann, ohne mich als Konkurrenz. Sie denken wahrscheinlich nicht, dass ich eine große Konkurrenz bin, was? Ich bin keine Mieze. Ja, ich muss jetzt weiter zu Mrs. Holbrook. Soll ich Sie ein Stück mitnehmen? Nee, wenn ich die Holbrook sehe, muss ich bloß kotzen. Also, Mr. Aragorn, haben Sie etwas Neues von Cleo gehört? Nein. Tja, ich fürchte, dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Ich habe Ihnen gestern schon alles gesagt, was ich weiß. Vielleicht doch nicht alles, Mrs. Holbrook. Ich würde gerne mit Roger Leonard sprechen. Er ist seit Mittwoch nicht mehr in die Schule gekommen. Das haben Sie mir gestern zum Beispiel nicht gesagt. Danach haben Sie mich gestern auch nicht gefragt. Er hat angerufen und gesagt, er hat Grippe. Wir müssen da äußerst vorsichtig sein, weil manche von unseren Schülern sehr anfällig sind für Ansteckungen. Darum habe ich ihm gesagt, er soll zu Hause bleiben, bis er sich besser fühlt. Können Sie mir seine Adresse und Telefonnummer geben? Ja. Er wohnt in einer Wohnwagensiedlung unten am Strand. Ja. Hier. 400 Hibiscus Court. Telefon 68 23 380. 300. Aber ich verstehe nicht, weshalb Sie Roger Leonard in die Sache hineinziehen wollen. Er ist ein ausgezeichneter Lehrer. Kennen Sie seine Freunde, Mrs. Holbrook? Seit ich ihn kenne, hat er einen und denselben Partner gehabt, aber den habe ich nur einmal von Weitem gesehen. Wissen Sie, wie er heißt? Roger spricht immer von Tim. Timothy North. Dem jemand einfach mir nichts, dir nichts einen Hund in die Bar bringt. Und zwar ausgerechnet den Hund, mit dem Cleo weggelaufen ist. Wenn das kein Zufall ist? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe bloß eins, dass Sie offenbar fest entschlossen sind, unserer Schule etwas anzuhängen. Ich hätte größte Lust, Roger auf der Stelle anzurufen, damit Sie selber mit ihm reden können. Das wäre mir sehr recht, Mrs. Holbrook. Also bitte. Wahrscheinlich schläft er. Soll ich das nachprüfen? Das tun Sie doch sowieso. Ich muss, Mrs. Holbrook. Suchen Sie Mr. Leonard? Ja. Mein Name ist Tom Aragorn. Abercrombie. William Abercrombie. Ja. Angenehm. Sind Sie hier der Platzverwalter, Mr. Abercrombie? Naja, nicht direkt. Wissen Sie, ich zahle ein bisschen weniger Miete dafür, dass ich hier rumlaufe und aufpasse, damit die Vorschriften eingehalten werden. Keine Partys oder lautes Fernsehen nach 10 Uhr abends. Kein Hund oder Katzen oder sprechende Vögel. Aber Mr. Leonard hatte doch einen Hund, oder nicht? Nicht lange. Wissen Sie, ehrlich gesagt, ich war überrascht, dass ausgerechnet er sich so einfach über die Vorschriften wegsetzt. Naja, dann habe ich rausgekriegt, dass er den Hund nur für einen Freund übernommen hat. Mr. Leonard ist der stille Typ, der nicht viele Freunde hat. Und da habe ich ihm gesagt, der Hund kann einen Tag hier bleiben oder zwei. Bis er einen anderen Platz für ihn gefunden hat. Das muss aber ziemlich schnell gegangen sein, denn ich habe den Hund seitdem nicht mehr gehört. Ja, Mr. Leonard habe ich allerdings auch nicht mehr gesehen. Hat wohl viel um die Ohren gerade jetzt. Inwiefern? Naja, er will doch heiraten. Hat gefragt, ob es in Ordnung geht, wenn seine Frau bei ihm einzieht. Naja, war eine echte Überraschung für mich. Hat er den Hochzeitstermin genannt? Je eher, desto besser, hat er gesagt. Ich habe ihm gesagt, er kann seine Braut ruhig herbringen, solange sie keine Kinder haben. Das ist nämlich auch so eine von unseren Vorschriften, wissen Sie, keine Kinder. Sie hätten sehen müssen, wie er da rot geworden ist. Und wann hat dieses Gespräch stattgefunden? Dienstag oder Mittwoch, weiß nicht mehr so genau. Ist denn das wichtig? Ach, nein. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, ob Sie ein Freund von Mr. Leonard sind. Sie ist müde aus, Hilton. War der Tag anstrengend? Valencia hat ein ganz leichtes Abendessen für dich gekocht. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger, Glenda. Natürlich bist du hungrig, Hilton. Und es ist wichtig, dass du heute Abend was Ordentliches isst. Warum denn? Mr. Aragorn kommt gleich. Er will dir etwas mitteilen. Wie? Jetzt reg dich bitte nicht auf, Hilton. Cleo geht es gut. Sie ist weder tot, noch verletzt, noch sonst was von alledem, was du dir ausgemalt hast. Bloß will sie anscheinend nicht wieder nach Hause kommen. Wegen Ted? Und diese grässliche Geschichte. Jetzt fange ich schon wieder davon an. Ihr Weglaufen hat mit Ted gar nichts zu tun. Offenbar hat sie schon lange geplant. Man wusste ja nie, was in diesem Mädchen vorgeht. Sei bitte still, Glinda. Dann iss. Ich hasse diese Stille. Sie kommt mir so feindlich vor. Könntest du nicht irgendetwas sagen? Nichts, was du hören möchtest. Na schön, dann sage ich etwas. Und das wirst du nicht hören wollen. Ted war heute Morgen hier, um seine Sachen zu holen. Ich habe ihm Geld gegeben. Warum hast du... Keine Angst, es war von meinem Konto. Ted hat etwas Unverzeihliches getan. Ohne ihn wäre Cleo sicher und geborgen zu Hause. Und wo wären wir, Hilton? Ebenfalls hier, mit ihr zusammen. Für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Wie die letzten 14, als Babysitter für ein Mädchen, das uns nie das kleinste bisschen Dankbarkeit gezeigt hat. Das uns nicht mal gern hat. Du sollst still sein, Glinda. Ich sage dir, Hilton, wenn Cleo in diesem Augenblick ins Zimmer reinkäme, würde ich zur selben Tür hinausgehen. Dann kannst du mit ihr zusammenleben bis an euer seliges Ende. Mein Gott, kannst du gemein sein. 14 Jahre Cleo haben mich dazu gemacht. Haben Sie sie gefunden, Aragorn? Nein, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie wohl auf ist. Gott sei Dank, kommen Sie rein. Guten Abend, Mrs. Jasper. Guten Abend, Mr. Aragorn. Bitte nehmen Sie Platz. Also... Cleo hatte in den letzten Monaten in der Schule einen Lehrer namens Roger Leonard. Er ist Anfang 30 und gilt als sehr gewissenhaft. Anscheinend hat er Cleo auf ein paar neue Gedanken über sich selbst und ihre Zukunft gebracht. Jedenfalls haben die beiden Zuneigung füreinander gefasst. Und von mir will ich nicht reden, denn Leonard ist homosexuell. Und sie ist bei ihm? Sie wollen heiraten, Mr. Jasper. Vielleicht haben sie es schon getan. Wo wohnt dieser Leonard? In einer Wohnwagensiedlung am Strand, aber da sind die beiden nicht, ich war dort. Das muss ja ein Prachtexemplar sein, ein Lehrer, der mit seiner Schülerin anbändelt. Wer da wohl mit wem angebändelt hat? Unterbrich uns bitte nicht, Glinda. Ich bin froh, dass sie fort ist. Sie hat mein Leben schon genug ruiniert. Du solltest besser ins Bett gehen, Glinda. Soll sie doch zur Abwechslung mein anderes Leben kaputt machen? Diese Geschichte hat uns beide sehr viel Nerven gekostet. Natürlich hat meine Frau Cleo ebenso gern wie ich. Ich bedauere, dass ich Ihr Problem nicht lösen konnte, Mr. Jasper, aber meine Möglichkeiten sind erschöpft. Sie müssen ihr zureden. Ich fürchte, das hat Roger Leonard schon getan. Das wird dieses Schwein noch bereuen. Er kann froh sein, wenn er noch irgendwo als Tellerwäscher Arbeit findet. Ab morgen früh steht Lennarts Name jedenfalls nicht mehr auf der Gehaltsliste von Holbrook Hall. Dafür werde ich sorgen. Und die Gründe für seine Entlassung werden jedem Arbeitgeber zur Verfügung stehen. Senor? Was wollen Sie denn? Nicht so laut. Die nicht sollen hören. Ich muss sprechen mit Ihnen allein. Ja, gut. Kommen Sie, steigen Sie ein. Sind Sie die Köchin von den Jaspers? Tja, ich Valencia. Ja, ich bin Tom Aragorn. Ich suche nach Cleo. Ich höre viele Dinge, die nicht für meine Ohren. Die denken, weil ich nicht gut spreche Amerikanisch, ich nicht gut verstehe. Warum ist Cleo weggelaufen? Um einen Mann zu kriegen, natürlich. Ist doch große Mädchen. dir nicht erlauben wollen, einen Mann zu haben. Der Senior, sie immer behandelt wie kleines Kind. Und sie sich benehmen wie ein kleines Kind, aber nicht immer. Was heißt nicht immer? An Abend, vor sie weggelaufen, Ted zu Hause, alle schon im Bett, da Ted und sie zusammen. Was meinen Sie mit zusammen? Im Bett natürlich, wie Mann und Frau. Aber er ist doch Ihr Neffe. Ach, was macht schön. Aber, Senor, Sie erwischen, große Geschrei, Ted mitten im Nacht aus dem Haus, rausgeschmissen und morgens bei Frühstück, Senor und Frau, die ganze Zeit schrei. Sie meinen, darum ist Cleo weggelaufen? Nein, Cleo weg und ein Mann suchen. Sache mit Ted ist Spaß gemacht, will heiraten, Kinder kriegen. In Mexiko mit 22, schon alte Jungfer. Ist Ted zurückgekommen? Heute Morgen, Senor, weh. Ted kommen zurück. Mutter auf Bank, viel Geld holen für Ted. Da Telefon. Wer hat angerufen? Cleo. Wollen sprechen mit Ted? Im Telefon sagen, gut, ich bin gleich da. Das seine Worte. Gut, ich bin gleich da. Und dann weggefahren. Der Telefonanruf war heute? Heute, kurz vor Mittagessen. Eine Mrs. Holbrook. Die möchte Sie sprechen. Mrs. Holbrook? Ja, lassen Sie sie rein. Gut. Bitte kommen Sie. Danke. Mrs. Holbrook, was ist passiert? Donnie Whitfield ist seit gestern Morgen verschwunden. Gleich nach Ihrem Besuch bei mir. Wenn Sie ihn, was ich mir kaum vorstellen kann, nicht freiwillig mitgenommen haben, dann muss er sich in Ihrem Kofferraum versteckt haben. Das ist seine Spezialität. Ach du lieber Gott. Naja, am Nachmittag habe ich gemerkt, dass der Kofferraumdeckel nicht richtig schließt. Dicker Klumpen Kaugummi war ins Schloss geklemmt. Donnie also. In einer Schule wie Holbrook Hall sollte man nie den Wagenschlüssel stecken lassen, Mr. Aragon. Sie haben recht. Tut mir furchtbar leid, Mrs. Holbrook. Er hat mir erzählt, er sei auf Bewährung. Weswegen? Wegen täglichen Angriffs mit einer Schusswaffe. Müssen Sie jetzt die Polizei einschalten? Ja, natürlich. Ich versuche nur Zeit zu gewinnen, damit Donnie die Chance hat, freiwillig zurückzukommen. Sonst wird seine Bewährung hinfällig und sie stecken ihn wer weiß wohin. Ich möchte das verhindern. Genau genommen ist Donnie ja auch nur ein Opfer. Sein Vater ist ein reicher Playboy, ohne Moral und Verantwortungsgefühl. Seine Mutter war eine kleine Schauspielerin, die getrunken hat und an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben ist, als Donnie 5 war. Verschiedene Stiefmütter und Tanten haben die Situation auch nicht verbessert. Und was erwarten Sie von mir? Mr. Jasper hat für heute Nachmittag um 2 in der Schule eine Aufsichtsratssitzung einberufen. Ich bin diesmal nicht eingeladen und Mr. Jasper hat mir auch nicht den Grund für die plötzliche Sitzung genannt. Aber ich glaube, es geht um mehr als nur darum, dass Cleo von zu Hause weggelaufen ist. Meine Versuche, mich mit Roger Leonard in Verbindung zu setzen, waren bisher vergeblich. Und allmählich fürchte ich das Schlimmste. Was stellen Sie sich darunter vor, Mrs. Holbrook? Dass Cleo und Roger irgendwohin abgehauen sind. Und dass Mr. Jasper womöglich davon erfahren hat. Er hat es erfahren. Durch mich. Aber Roger ist nicht bisexuell. Einer der ausschlaggebenden Faktoren, warum ich Roger eingestellt habe, war doch sein festes Verhältnis mit diesem Timothy North. Es war wie eine Ehe. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, was da passiert ist. Niemand verlangt eine Erklärung von Ihnen, Miss Holbrook. Wenn das mit Cleo und Roger stimmt, warum hatte er nicht genügend Verstand, um zu sehen, auf was für eine trübe Zukunft er sich da einlässt? Cleo wird $1 Million erben, wenn sie 25 ist. Er könnte ihm die Zukunft vielleicht etwas weniger trübe erscheinen. Nein. Roger liegt nichts am Geld. Seine Arbeit, seine Bücher, Musik, das sind die Dinge, die ihm etwas bedeuten. Für $1 Million kann man sich viele Bücher und viel Musik kaufen. Ich kann nicht glauben, dass Roger so etwas kann einfach nicht. Doch, Sie können, Mrs. Holbrook. Sie haben schon damit angefangen. Roger? Endlich! Roger? Was ist denn? Antworten Sie doch. Ich habe bestimmt schon ein Dutzend Mal versucht, Sie zu erreichen. Wo haben Sie denn gesteckt? Roger! Roger, hier ist Rachel Holbrook. Sind Sie betrunken? Antworten Sie doch. Roger, was ist denn mit Ihnen? Ich komme zu Ihnen, ja? Ich komme sofort. Da können Sie nicht parken, Madam. Pro Einheit nur einen Parkplatz. Es ist dringend. Mr. Leonard scheint es nicht gut zu gehen. Ich bin gleich wieder da. Roger? Roger, ich bin's. Rachel Holbrook. Machen Sie doch auf, Roger. Roger! Um Gottes Willen. Ja, bitte? Mr. Aragon? Ja. Hier ist Rachel Holbrook. Ja, Mrs. Holbrook. Ich bin in Roger Lennarts Wohnwagen. Ich glaube, er ist tot. Nymphen gehören ins Meer. Kriminalhörspiel von Margaret Miller. Funkbearbeitung Valerie Stiegele. Die Personen und ihre Sprecher waren Cleo Jasper, Nina Danzeisen, Miss Nelson, Karin Rasenack, Tom Aragon, Peter Buchholz, Hilton Jasper, Gerd Baltus, Glenda Jasper, Monika Bleibtreu, Ted Jasper, Uwe Bohm, Mrs. Holbrook, Maria Körber, Donny Whitfield, Rainer Schmidt. Ferner hörten Sie Gerda Katharina Kramer, Gerd Samariter, Loretta San Clemente de Burman, Lutz Harder Kirschner. Toningenieur Peter Kretschmann, Technik Elke Kellermann und Gabriele Berner. Regieassistenz Bärbel Kasperek, Regie Hans Rosenhauer.